10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio A am Sonntagabend, dem 8.12.2019. Falls du dir jetzt gerade sagst, es ist gar nicht Sonntag, ja, dann ist es eine Wiederholung. Auch heute haben wir wieder ein paar nette Themen für euch. Zum einen haben wir uns mit dem Thema Gemeinnützigkeiten von gemeinnützigen Vereinen beschäftigt. Da kommen wir später zu, aber auch noch anderes Schönes, nämlich mehr oder weniger schönes. Wir sagen immer, das ist, sind so schöne Themen, aber eigentlich ist es eher traurig. Als Anarchisten können wir verdammt gut verkaufen. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Interview von Landschaft Verbindung mit der Maike Schulz-Böers. Das ist auch sehr spannend und die sind ja auch gerade ganz schön fleißig am Demonstrieren. Sehr gut. Da wir wieder so voll bepackt sind, würden wir einfach jetzt loslegen. Ich hoffe, ihr lernt was dabei. So, probieren wir es mal. Können wir ja wegschneiden. Genau. Also, wir waren ja... Gemeinnützigkeit. Gemeinnützigkeit. Das ist ein spannendes Thema, gerade für uns Anarchistinnen und Anarchisten, die ja mit dem Staat nicht so arg viel zu tun haben wollen. Aber wir merken in der Gesellschaft, dass es bestimmte Bewegungen gibt, dass es bestimmte Strukturen gibt und wir können das einfach nicht sagen, ja, Staat sowieso alle Scheiße und was der macht so, sondern es ist einfach zu beobachten, wie sich der Staat und die Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, die einer anti-autoritären, befreiten, emanzipatorischen Gesellschaft entgegenwirkt. Und das sieht man gerade an dem Beispiel Gemeinnützigkeit, da einige Vereinigungen, die demokratiebildend, antifaschistisch oder wie auch immer sich bezeichnen, ihre Gemeinnützigkeit entzogen bekommen, unter anderem, da sie sich zu sehr eindeutig gegen Nazis, rechte Wichser und andere menschenverachtende Menschen positionieren. Und darum soll es im Folgenden gehen. Genau, explizit ist dabei das Beispiel von der Vereinigung der Verfolgten des Nationalsozialismus und dem Demokratischen Zentrum Ludwigsburg. Genau, diesen zu nennen. Genau. Da an den beiden Vereinen wurden nämlich jetzt die besagte Gemeinnützigkeit entzogen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und halt interessant ist einfach, dass beide Vereinigungen im Verdacht liegen, dass sie einfach aufgrund ihrer linken Arbeit ihre Gemeinnützigkeit verloren haben. Genau. Und wir haben im Vornherein ein Interview mit einer Person vom Demos geführt und wir würden euch gerne einen offenen Brief von Esther Becerano, die wir selber glücklicherweise in Karlsruhe erleben konnten bei Konzerten mit Mikrofon Mafia, eine KZ-Überlebende, eine ziemlich coole Socke, die auch klare Ansagen macht und eine klare Meinung vertritt. Mit und 93 Jahren. Genau. Also ein unglaublich inspirierender Charakter, auch für mich. Und ja, und es ist eigentlich eher ein Armutszeugnis, dass eine Person halt, die ganze Scheiße erlebt hat, irgendwie in unserer Gesellschaft dafür kämpfen muss, dass Engagement gegen Unterdrückung, gegen Faschismus und so weiter und so fort Steine in den Weg gelegt werden müssen und es einfach kein Minimalkonsens in unserer Gesellschaft ist. Also Antifaschismus, merkt man gerade an dem Punkt, ist einfach kein Minimalkonsens in unserer Gesellschaft. Ja, ich glaube, das Traurige ist vor allem bei Esther Bejarano, dass halt mit dieser Entzug der Gemeinnützigkeit und den damit verbundenen Vorwurf, dass der VVN nichts Gemeinnütziges, also nichts Gutes für die Gemeinschaft tut, einfach eine Geste ist, die das gesamte Lebenswerk von Esther Bejarano in die Füßen tritt. Und das ist gerade mit dem Hintergrund der Biografie als Überlebende von Auschwitz, ist das, denke ich, ein absolutes Armutszeugnis für den Staat, der genau dieses Leiden, was Esther Bejarano erdulden musste vor 70 Jahren, aufgebracht hat, der genau, und, Antisemitismus auf ein Level gebracht hat, das in der Geschichte bisher einmalig gewesen ist. Genau, und klar können wir jetzt natürlich den Einwand bringen, was haben wir noch mit dem Dritten Reich zu tun? Alles. Alles, genau. Also bitte Leute, wenn ihr denkt, wir haben nichts mehr mit dem Dritten Reich zu tun, dann bitte beschäftigt euch mit der Geschichte. Wer hat in der neu gegründeten BRD die Ämter übernommen? VS, BND, also guckt einfach mal, hat die Taz berichtet, andere Medien berichtet, was da gerade in unseren Sicherheitsbehörden abläuft, irgendwie, was es da Verströmung gibt. Wir verlieren gleich die Gemeinnützigkeit. Der SEK steht schon vor der Tür. Ja, ja. Okay, aber mit was wollen wir? Ich würde einfach sagen, wir spielen Musik und dann das Interview mit dem D-Mods. Ist ein Plan, du. Ach, genau. Okay. Keine Gnade kannte, paar Jahre später neben ihm im Laden stand und was normal scheint, nie mehr normal werden kann. Manchmal höre ich ihn oben Scherben sammeln und er fragt sich, warum das noch sein muss vor jüdischen Schulen und Synagogen Polizeischutz, warum er vor den Schülern vom Symbol der Vernichtung sprach und fast ausnahmslos in fragende Gesichter sah. Leute, die ihm wieder und wieder den Atem rauben, weil sie lieber an Mythen als an Fakten glauben. Der Opa wird schon müde von den vielen Stufen und hört sie vor dem Fenster wieder rufen. Ab und zu um, schau ich nach oben. Was soll ich euch noch erzählen? Ab und zu um, schau ich nach oben. Was soll ich euch noch erzählen? Was soll ich euch noch erzählen? So sitzt er da den ganzen Tag und macht nichts, Jahr ein, Jahr aus. Er hofft, dass er vergisst. Der Opi aus dem zweiten Stock, Familie kennt man nicht. In einem Land der Täter, da benennt man nicht. In den 50ern, da bauten sie vor seinem Fenster auf. In den 60ern, da keimte etwas Hoffnung auf. Mittlerweile ist das Thema doch fast abgehakt. Und die letzten Kreise erst nach 70 Jahren wirklich angeklagt. Er könnte die Geschichte ein paar Leuten noch erzählen. Nur dafür müsste man hier seinen Namen erst erwähnen. Jemand müsste seine Nummer einmal wählen. An Freunden und Bekannten hat es ihm immer gefehlt. Der Opi aus dem zweiten, der als Kind noch entkam, blieb sein Leben in vier Wänden, doch wie lange ist der noch da? In einem Land, in dem man wieder auf den Boden und das Blut schaut, geht das Ende für den alten Mann mit Sicherheit nicht gut aus. Ab und zu um, schau ich nach oben. Er hofft nicht mehr auf Besserung, verzichtet auf die Kur. Manchmal hört er stundenlang nur auf das Ticken der Uhr. Er lebt nicht, er überlebt seit über 70 Jahren. Er wird es gern vergessen, doch die Schreie hallen bis heute nach. Immer bereit zur Flucht, weil er Vertrauen niemals hatte. Neben seinem Bett steht die gepackte Tasche. Er würde gerne lachen, doch der Schatten ist zu groß. Und die Urenkel der Mörder seiner Eltern spielen im Hof. War noch zu klein, um das alles zu begreifen. Sieht noch heute, wie sie seine Eltern aus der Wohnung schleifen. Durch dieses Schlüsselloch, versteckt in einem Kleiderschrank. Das letzte Mal, dass er sie sah, von da an ganz alleine. Mann, heute sind sie wieder stolz, beziehen sich auf Dichter und Denker. Für ihn bis zum Ende das Land der Mörder und Henker. Er wird gern gehen, doch weiß nicht wohin. Und deshalb bleibt er da und fragt sich, warum ist der 8. Mai kein Feiertag? Ich habe jetzt hier eine Person vom DEMOZ Ludwigsburg, also dem Demokratischen Zentrum in Ludwigsburg, am Telefon. Hallo erstmal. Hallo. Und zwar habe ich gehört, dass euch die Gemeinnützigkeit entzogen wurde und was wir gerade interessant finden, weil ja einige andere linke bzw. demokratiefördernde Projekte ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Als erstes würde ich dich da fragen, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal das DEMOZ vorstellen? Ja, also das DEMOZ ist ein 40 Jahre altes soziokulturelles Zentrum und wir machen ein spartenübergreifendes Programm. Also das heißt, wir haben ein niederschwelliges Kulturangebot, machen Theater, Konzerte, Lesungen, aber auch politische Bildung, das heißt Vorträge und Workshops zum Beispiel zu gewaltfreier Kommunikation oder Kapitalismuskritik. Und wir sind selbstverwaltet. Das sagt ja wahrscheinlich den meisten was. Wir organisieren alles selber. Wir bestimmen auch über uns selber. Das Ganze ist für uns aber auch ein Teil unserer Bildungsarbeit. Selbstverwaltung heißt, Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu lernen. Man kann hier lernen, wie man Programmarbeit macht, Veranstaltungstechnik. Genau. Für uns ist Soziokultur und politische Bildung nicht voneinander zu trennen. Das heißt, die Kultur, die wir gestalten, hat auch immer Inhalte. Wir machen keine inhaltslose Kulturarbeit. Genau, wir sind kein anarchistisches oder kommunistisches Zentrum, sondern ein soziokulturelles Zentrum, was eben heißt, dass alles ehrenamtlich gestaltet ist und offen für alle ist, sich zu beteiligen. Es ist aber unsere Aufgabe, in dem Sinne auch gesellschaftskritisch voranzutreiben, zu hinterfragen und Menschen zur Beteiligung zu motivieren. Wir haben eine antifaschistische Grundhaltung und stellen uns ganz klar gegen Menschenverachtung und Diskriminierung. Genau, und unsere Satzung steht zum Beispiel auch, dass wir die Förderung einer demokratischen Diskussion vorantreiben wollen und konkrete Probleme unserer Gesellschaft sichtbar und öffentlich diskutierbar zu machen. Das ist so das, was wir hier machen. Ja, das hört sich eigentlich ganz cool an und es sollte eigentlich auch einem demokratischen Staat auch was wert sein. Ja, aber wie kam es jetzt dazu, also dass euch die Gemeinnützigkeit gestrichen wurde. Wie wurde das begründet? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass Gemeinnützigkeitsrecht so eine Frage der Gesellschaft ist, was der Allgemeinheit irgendwie dient, aber es ist eine Frage des Steuerrechts. Und man hat quasi alle 3 Jahre eine Regelüberprüfung, ob man denn noch gemeinnützig ist. Und in dem Sinne, diese Regelüberprüfung kam quasi auf, dass also erst war eine Rückfrage und dann haben sie uns quasi aber die Gemeinnützigkeit verweigert, weil sie darauf, also weil das Finanzamt Ludwigsburg darauf gewartet hat, wie das Attac-Urteil ausgelegt wird. Also das Attac-Urteil wurde am Bundesfinanzhof gefällt. Und dann hat so ein Bundesfinanzhof die Möglichkeit, das unterschiedlich zu veröffentlichen. Dann kann es entweder, also der Hof kann es entweder als Einzelurteil, als Einzelfall regeln oder allgemein veröffentlichen. Das ist total kompliziert und für uns noch nicht durch transparent, was da wie läuft, dass es eben alle Finanzämter so anwenden können. Und das hat uns dann quasi getroffen, indem, dass sie unterschiedliche Dinge kritisieren. Zum einen, dass wir nicht die Allgemeinheit fördern, Und das begründen sie damit, dass wir eine Ausschlussklausel auf unserer Homepage haben, die Personen ausschließt von Veranstaltungen, die quasi im Vorfeld durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, beziehungsweise der rechten Szene zuzuordnen sind. Also da sagt quasi das Finanzamt, das fördert nicht die Allgemeinheit. Für uns ist es aber eher genau andersrum, das ist die Sicherung, dass Menschen teilhaben können, weil, also wer Diskriminierung erlebt, man muss nicht mal Diskriminierung erleben. Also niemand möchte hier bei Veranstaltungen neben Nazis sitzen, ne? Und wir stellen uns da ganz, ganz klar, wir positionieren da einfach ganz klar dagegen und wir wollen nicht, dass Menschen, die sich so verhalten, bei uns hier eine Plattform für Hetze bekommen. Und das andere ist quasi der Vorwurf, dass wir den Zweck der politischen Bildung nicht in geistiger Offenheit verfolgen würden. Also man erwartet quasi von uns, wenn wir politische Bildung machen, dass wir keine Haltung haben dürfen. Also ein total komischer Vorschlag, also eine komische Vorstellung, weil man quasi immer, wenn man Bildungsveranstaltungen macht, hat man immer ein Interesse daran, warum man es macht. Und wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung zu Kapitalismuskritik machen, dann ist da natürlich auch der Gedanke dahinter zu schauen, hey, da ist ein System, das ist, also das sind total viele schlimme Sachen, also verantwortlich, also man kann ja nicht sagen, das System ist verantwortlich, weil es auch immer die Menschen sind, die das Ganze am Laufen halten, also alle Menschen, nicht irgendwie bestimmte Menschen, sondern alle Menschen halten es am Laufen. Und es hat einfach unglaublich viele Negativfolgen. Und weil wir da Haltung beziehen, sagt das Finanzamt quasi, wir sind nicht wir sind da nicht in geistiger Offenheit. Und sie werfen uns dann zum Beispiel vor, dass wir Kapitalismuskritik machen oder eben auch Veranstaltungen zum Thema Anarchismus. Für mich passt die ganze Geschichte, also der VVN oder ATTAC wurden ja auch, hast du ja selber genannt, mit ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, euch mit diesen Vereinigungen irgendwie mal auszutauschen oder passiert das? Und eine Folgefrage, seht ihr da vielleicht auch einen Umschwung in der Gesellschaft, dass demokratische oder emanzipatorische Vereine, Vereinigungen, die für eine Veränderung in der Gesellschaft kämpfen oder einen Raum bieten für Austausch, wie eine Gesellschaft besser funktionieren kann, dass gerade da die Gemeinnützigkeit entzogen wird? Ja, genau. Also sind unterschiedliche Fragen. Wir sind auf jeden Fall im Austausch mit, also vom gleichen Urteil sind jetzt quasi Camp X, ATTAC und wir betroffen, mit denen sind wir im Austausch. Wir haben auch letzte Woche eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht, weil eben eine Veränderung im Gemeinen, also in diesem Gemeinnützigkeitsrecht in der Abgabeordnung passieren muss, damit eben weiter Vereine wie uns gemeinnützig bleiben, sonst wird es ganz, ganz viele treffen. Und wir sind aber auch mit der VVN im Tausch, also im Austausch, weil quasi, also A, finden wir das total fatal, was da gerade mit der VVN passiert. Das ist ein Verein, der von Holocaust-Überlebenden gegründet wurde. Und es ist total wichtig, dass der also auch als gemeinnützig gilt, quasi. Genau, mit denen machen wir auch eine gemeinsame Pressekonferenz, weil es uns eben auch wichtig ist, die zu unterstützen in dem, was sie tun. Und uns wird auch vorgeworfen, dass wir mit der VVN gemeinsame Veranstaltungen machen, obwohl sie in Bayern im Verfassungsschutzbericht stehen. Aber für uns ist die VVN eine total wichtige Vereinigung, eine total wichtige Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Genau. Und das andere ist, also ich würde schon sagen, dass es ein Ausdruck von einer gesellschaftlichen Veränderung ist. Also man hat ja, man spürt diesen Rechtsruck ja schon sehr deutlich. Es gibt jetzt die AfD, die Anfragen stellt, zum Beispiel an Stuttgarter Staatstheater, dass sie doch auflisten sollen, welche Nationalitäten ihre Mitarbeitenden haben. Und es gab aber auch quasi Anfragen an Städte, wie viel Gelder sie an als links geltende Einrichtungen geben. Und es kann schon, also wir sehen es schon in dem Zusammenhang. Und auf der anderen Seite ist aber auch so eine gewisse Bequemlichkeit mittlerweile da. Also es ist nicht mehr, die Menschen wissen nicht mehr, dass man Freiheit hat man nicht einfach so, die muss man sich erkämpfen. Und so Räume, die wir haben, die das Demos irgendwie darstellt, die sind nicht einfach da, die sind nicht selbstverständlich. Die haben eine Geschichte, wo sich Menschen zusammengetan haben und versucht haben, Gesellschaft voranzutreiben, Gesellschaft zu verändern. Und heute ist so eine Bequemlichkeit bei vielen da, weil man eben so Räume als selbstverständlich wahrnimmt und den Wert gar nicht mehr schätzt, den sie so haben. Genau. Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Vielleicht ist es so, dass alles nicht mehr so verständlich, sich Räume zu erkämpfen oder halt auch eine Stimme in der Gesellschaft für etwas oder gegen etwas zu haben. Es muss ja alles immer heutzutage neutral sein oder wie auch immer. Aber wie können jetzt Leute, die das nicht so sehen, euch unterstützen? Also was tatsächlich die größte Stütze ist, was aber für viele auch nicht möglich ist, ist finanziell. Also diese Gemeinnützigkeit ist nicht mit irgendwelchen Steuerverteilungen nur verbunden, die sind bei uns gar nicht so entscheidend, sondern es fallen einfach Projektfördergelder weg, die an die Gemeinnützigkeit gebunden sind, Landesmittel fallen weg. Also wer die Möglichkeit hat, uns finanziell zu unterstützen, da sind wir natürlich mega dankbar, aber auch wenn man die Möglichkeiten nicht hat, ich glaube, es ist immer so eine Sache, Öffentlichkeit zu schaffen, eine Debatte in der Gesellschaft voranzutreiben, anzustoßen, dass es nicht richtig ist, was da gerade passiert, dass man das so nicht möchte und irgendwie sich dafür einzusetzen, dass die Debatte vorangetrieben wird. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Man kann auch bei uns auf der Homepage schauen. Wir haben extra quasi eine Übersicht erstellt, wie man uns unterschiedlich helfen kann. Da stehen auch nochmal Pressespiegel und Informationen, Hintergrundinformationen. Man kann sich auch mal durchlesen, wir haben die Schreiben vom Finanzamt auch veröffentlicht, also sich das angucken und skandalisieren, weil es ist einfach ein Skandal, was da gerade passiert. Das öffentlich diskutieren. Das stimmt, auf jeden Fall. In dem Zug kannst du vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer eure Internetpräsenz kurz mal nennen? Ja, das ist quasi Demoz, also demoz-lb.de. Ja, dann Leute, schaut auf die Seite und informiert euch, unterstützt das Demoz. Aber jetzt an dich, hast du noch irgendwelche abschließende Worte? Ich glaube, die einzigen abschließenden Worte, die ich habe, sind eher ein Aufruf dazu, wieder aus dieser Bequemlichkeit, die wir alle entwickelt haben, rauszukommen, mehr auf die Straße zu gehen. Wir haben hier das Motto seit 40 Jahren, der Kaktus im blühenden Barock, weil die so eine blühende Barockstadt ist und wir sind der Kaktus. Und es ist sehr schön, wenn sich wieder viel mehr Menschen dafür einsetzen und sich positionieren bei dem, was gerade alles hier passiert. Das kann ich nur unterstützen und danke dir hiermit fürs Gespräch. Schön, dass du Zeit hattest. Ja, gerne. Bitteschön. Und viel Glück und vielleicht, weiß nicht, ob sich da noch was machen lässt. Aber es kommen bessere Zeiten hoffentlich. Wir hoffen, ja. Kein Verbot, denn wir kennen das viel besser. Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista. So, genau. Kommen wir nun zum VVN und der Geschichte, die darum entstanden ist. Auch da gab es ja in den Medien, wie wir es ja schon erwähnt haben, einen großen Aufschrei darüber, als die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Ja, da wollte ich jetzt trotzdem noch mal so kurz um die Hintergründe gehen, weil es ist schon recht interessant zu beobachten, dass letztendlich die Begründung, die Gemeinnützigkeit zu entziehen, ja aus dem Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern entstanden ist, die irgendwann mal den VVN als linksextreme Organisation oder im Umfeld einer linksextremen Organisation stehend eingestuft hat. Da gab es eine Menge Protest vom VVN, der sich bis vor die Gerichte gezogen hat, sich auch immer noch hinzieht, dieses wieder zu korrigieren. Es ist also eine sehr umstrittene Tatsache. Das hat allerdings das Finanzamt in Berlin nicht davon abgehalten, genau diese Klausel als Grund zu nehmen, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und da sind wir jetzt schon vielleicht in einem etwas spekulativen Bereich, aber genau das ist ja dieses Ding, wo letztendlich Gesetze gemacht wurden, denn die Möglichkeit, jemanden die Gemeinnützigkeit zu entziehen, weil er im Verfassungsschutzbericht auftaucht, die gibt es ja erst seit 2013. Das Gesetz wurde damals relativ ignoriert und jetzt kriegen wir die großen Konsequenzen davon zu spüren. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich aktiv dieses Gesetz dazu verwendet, unliebsame Elemente hier in dieser Gesellschaft von Seiten des Staates auszuradieren, weil natürlich eine fünfständige Nachzahlung, die der VVN jetzt leisten soll, an Steuernachzahlung, das bricht natürlich das Genick für die Vereinigung und dementsprechend wird die politische Arbeit unmöglich gemacht. Darauf ist natürlich jetzt auch Esther Bejarano eingegangen. Im Folgenden würde ich jetzt gerne einmal den gesamten Brief vorlesen von der Esther Bejarano. Ich werde daher jetzt ab jetzt quasi zitierende Person sein. 26. November 2019, offener Brief an den Bundesminister der Finanzen, Herrn Olaf Scholz, in der Wilhelmstraße 93, 10117, Berlin. Was ist gemeinnützig? Zur Entscheidung eines Finanzamtes vom 25. November 2019. Sehr geehrter Herr Minister Scholz, seit 2008 bin ich die Ehrenvorsitzende des VVN-BDA, der gemeinnützigen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, gegründet 1947 von Überlebenden der Konzentrationslager und NS-Verfolgten. Die Arbeit der Antifa, die Arbeit antifaschistischer Vereinigungen, ist heute immer noch bitter nötig. Für uns Überlebende ist es unerträglich, wenn heute wieder Nazi-Parolen gebrüllt, wenn jüdische Menschen und Synagogen angegriffen werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren und extreme Rechte nicht mal mehr vor Angriffen gegen Vertreter des Staates zurückschrecken. Wohin steuert die Bundesrepublik? Das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus. Wollen der größten und ältesten antifaschistischen Vereinigung im Land die Arbeit unmöglich machen? Diese Abwertung unserer Arbeit ist eine schwere Kränkung für uns alle. Die Bundesrepublik ist ein anderes, ein besseres Deutschland geworden, hatten mir Freunde versichert, bevor ich vor fast 60 Jahren mit meiner Familie aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt bin. Alten und neuen Nazis bin ich hier trotzdem begegnet. Aber hier habe ich verlässliche Freunde gefunden, Menschen, die im Widerstand gegen den NS gekämpft haben, die Antifaschistinnen und Antifaschisten. Nur ihnen konnte ich vertrauen. Wir Überlebende der Shoah sind die unbequemen Mana, aber wir haben unsere Hoffnung auf eine bessere und friedliche Welt nicht verloren. Dafür brauchen wir die vielen, die denken wie wir. Hilfe. Wir brauchen Organisationen, die diese Arbeit unterstützen und koordinieren. Nie habe ich mir vorstellen können, dass die Gemeinnützigkeit unserer Arbeit angezweifelt oder uns abgesprochen werden könnte, dass ich das heute erleben muss. Haben diejenigen schon gewonnen, die die Geschichte unseres Landes verfälschen wollen, die sie umschreiben und überschreiben wollen, die von Gedenkständen als Denkmal der Schande sprechen und den NS-Staat, seine Mordmaschinerie als Vogelschiss in deutscher Geschichte bezeichnen? In den vergangenen Jahrzehnten habe ich viele Auseinandersetzungen und Ehrungen erhalten, jetzt gerade wieder vom Hamburger Senat eine Ehrengedenkmünze in Gold. Mein zweites Bundesverdienstkreuz, das Große, haben Sie mir im Jahr 2012 persönlich feierlich überreicht. Eine Ehrung für hervorragende Verdienste um das Gemeinwohl, heißt es da. 2008 schon hatte der Bundespräsident mir das Verdienstkreuz erster Klasse angeheftet. Darüber freue ich mich, denn jede einzelne Ehrung steht für Anerkennung meiner, unserer Arbeit gegen das Vergessen. Für ein nie wieder Krieg. Nie wieder Faschismus für unseren Kampf gegen alte und neue Nazis. Wer aber Medaillen an Shoah-Überlebende vergibt, übernimmt auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung für das gemeinsame Nie wieder, das unserer Arbeit zugrunde liegt. Und nun frage ich Sie, was kann gemeinnütziger sein, als diesen Kampf zu führen? Entscheidet hierzulande tatsächlich eine Steuerbehörde über die Existenzmöglichkeit einer Vereinigung von Überlebenden der Nazi-Verbrechen? Als zuständiger Minister der Finanzen fordere ich Sie auf, alles zu tun, um diese unsägliche, unrechte Entscheidung der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Arbeit der VVN-BDA rückgängig zu machen und entsprechende Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Wir Überlebenden haben einen Auftrag zu erfüllen, der uns von Millionen in den Konzentrationslagern und NS-Gefängnissen Ermordeten und Gequälten erteilt wurde. Dabei helfen uns viele Freundinnen und Freunde, die Antifaschistinnen und Antifaschisten, aus Liebe zur Menschlichkeit. Lassen Sie nicht zu, dass diese Arbeit durch zusätzliche Steuerbelastung noch weiter erschwert wird. Mit freundlichen Grüßen, Esther Bejerano, Vorsitzende Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e.V., Ehrenvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regime, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ich glaube, da lässt sich eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, damit ist alles gesagt, was zu sagen ist. Auch andere, nämlich die Vorsitzenden zum Beispiel der Überlebenden von Auschwitz e.V., haben sich quasi unkommentiert diesem Brief angeschlossen und sehr ausdrucksstark von einer Frau, die mindestens genauso ausdrucksstark ist. Kleine Randwerbung, wenn ihr irgendwie noch die Möglichkeit habt, Esther Bejerano zu erleben, nutzt sie. Diese Frau ist unglaublich inspirierend. Das auf jeden Fall. Und euch, an euch alle Demokraten, Demokratinnen, die ihr euch schimpft, wenn ihr wirklich eure Demokratie mit all ihren Fehlern so liebt, dann nehmt euch das zu Herzen und hört auf, ein Pseudo, wir sind ja so neutral, Gewichse, Scheiße. Es geht wirklich um einiges hier und im Endeffekt wieder auch gut rüberkommt und also finde ich die Dringlichkeit einfach weiterhin Antifaschist, Antifaschistin zu sein, dazu zu stehen und es nicht als irgendwie kriminell zu betrachten, nur weil man aufzeigt, dass in unserer sogenannten demokratischen Gesellschaft es Probleme gibt, die vielleicht auch daher rühren. Bitte Leute, bitte Demokraten, Demokratinnen, nehmt euch das zu Herzen und scheißt auf euer Scheiß, bla bla, wir sind ideologiefrei, bla bla bla, Scheiße, positioniert euch. Und wenn ihr es schon nicht selber tun könnt, aus was weiß ich für Gründen, dass ihr Angst vor Repressionen habt, dann sorgt wenigstens dafür, dass die Menschen, die es tun, dieses Ding auch wahrnehmen können. Nervt eure Abgeordneten, nervt eure Leute, damit dem VVN die Gemeinnützigkeit wiederzugeben. Und wenn ihr schon dabei seid, allen Vereinigungen, die irgendwie auf politischer Ebene eine Verbesserung erreichen wollen, sei es Attac, sei es Kampakt, sei es Demons, sei es, was weiß ich, wer jetzt noch die Gemeinnützigkeit verlieren will. Nervt eure Leute damit. Guckt irgendwie, dass der antifaschistische Kampf, dass der antikapitalistische Kampf weitergehen kann. Und ja, lasst euch nicht einschüchtern von irgendwelchen Gemeinnützigkeitsstreichungen oder irgendwelchen Repressalien. So, wir alle finden irgendwie eine Möglichkeit, weiterzumachen. Und ihr findet das auch auf irgendeiner Ebene. Ja, mich macht es wütend auch. Ja, natürlich. Ich bin stinksauer, aber was soll ich tun? Weitermachen. Soll ich dir noch was Witziges vorlesen? Ja. Also interessant ist es ja jetzt nach diesem kraftvollen Brief zu hören, was hat denn jetzt der Olaf dazu gesagt? So, der Olaf Scholz. Da habe ich lange nachgesucht und eigentlich das Einzige, was ich bisher von der Bundesregierung gefunden habe, ist ein Statement oder ein kurzes Statement aus einer Pressekonferenz vom 27. November 2019. Ich springe mal zu dem entsprechenden Teil. Und zwar lese ich mal jetzt vor: Frage an das BMF, also das Bundesministerium für Finanzen, zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit des VVN-BDA. Die Holocaust-Überlebende Esther Bajorano hat sich öffentlich geäußert und auch einen Brief an Herrn Scholz geschrieben. Sie schrieb darin, das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus und ruft dazu aus, dass der Minister alles Mögliche tun sollte, um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit rückgängig zu machen. Wie steht der Minister dazu? Daraufhin Frau Bechtle, also die Vertreterin vom Bundesministerium für Finanzen. Zunächst einmal ist die Auschwitz-Überlebende und Ehrenvorsitzende des Vereins, Frau Esther Bajorano, als Friedensaktivistin sehr engagiert und hat ihr Leben unermüdlich der Wahrung vor Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung gewidmet. Ihr wurde dafür 2012 auch von Herrn Scholz, damals in seiner Funktion als erster Bürgermeister Hamburgs, das große Bundesverdienstkreuz überreicht. Den offenen Brief an den Minister haben wir selbstverständlich vernommen und der Minister wird dazu mit Frau Bajorano in Kontakt treten. Das war natürlich nicht genug, deswegen die Zusatzfrage. Finden Sie denn oder findet der Minister es denn richtig, dass die Berliner Finanzverwaltung diesem Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt hat und wird ja auch intervenieren? Frau Bechtle, derzeit befinden wir uns ja in einem Prozess, um die Klarheit zu schaffen. Die Zielrichtung der Reformbemühungen ist der Schutz von Vereinen, die sich politisch engagieren, das ist ganz klar. Es soll vor allen Dingen Rechtssicherheit für die Vereine geschaffen werden. Die Gespräche dazu laufen, wie gesagt, und sie werden zusammen mit den Nichtregierungsorganisationen und Länderfinanzministerien geführt. Zusatzfrage. Aber die Frage war, begrüßt er es, dass die Gemeinnützigkeit hier aberkannt wurde in diesem Fall? Bechtle, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Es ist oft so, aber... Es ist wirklich ein gutes Beispiel für den Ausspruch, ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Ja, ein bisschen witzig ist schon, viel Blabla um letztendlich nichts. Ich habe noch ein bisschen gesucht gehabt, habe leider noch keine weitere Stellungnahme gefunden. Deswegen müssen wir jetzt erstmal bei dem bleiben, was wir gehört haben. Schade. Ja. Also... Ich würde sagen, also für meinen Seelen in Anführungsstrichen Heil möchte ich ein bisschen Geboller. Vielleicht noch ein tröstliches, ich habe gesehen, vorgestern wurde immerhin dem VVN NRW die Gemeinnützigkeit weiterhin zugesprochen. Das heißt, dass zumindest NRW erkannt hat, was auf Bundesebene falsch läuft, muss nicht auf Landesebene so fortgeführt werden. Ein schwacher Trost, aber ja. Ja, es ist schade, dass man in den heutigen Zeiten sowas als halbwegs positive Nachrichten irgendwie verkaufen muss. Ja, leider. Aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Musik zum Runterkommen und unsere Wut über die Dummheit oder wie auch immer man das nennen will, der Menschen, der Regierung, genau, der EntscheidungsträgerInnen irgendwie zu verarbeiten. Genau, lasst es sacken, hört ein bisschen Punk gucken und dann hören wir uns gleich wieder. Wer weiß genau, was der ganze Bullshit ist, Landschaft Verbindung, einer Gruppierung, die für die Rechte der Landwirtschaft gerade aktiv ist und gerade auch fleißig am Demonstrieren. Und wir wollten Sie ein bisschen interviewen, wie ihr euch genau organisiert. Also zum einen ist es so, dass Landschaftsverbindung eigentlich die Funktion hatte oder hat, eine Kommunikation wieder aufzubauen zwischen Bevölkerung, Landwirtschaft und Politik. Mhm. Im Augenblick wird es halt ein bisschen sehr landwirtschaftlich geprägt genutzt, aber normalerweise ist eigentlich die Idee gewesen, wieder eine, weil uns das verloren gegangen ist, sozusagen wieder mit der Bevölkerung sozusagen zu sprechen. Da ist so der Kontakt abgerissen in den letzten Jahren und das war eigentlich die Idee von Landschaftsverbindung, da wieder in Kontakt zu kommen. Weil viele Menschen einfach nicht mehr wissen, wie Landwirtschaft überhaupt funktioniert, wie die sich entwickelt hat in den letzten Jahren, warum sie sich so entwickelt hat und. Und das war eigentlich vornehmlich so die Idee von Landschaftsverbindung. Also quasi einfach, dass man wieder merkt, ah ja, okay, man schmeißt sich einfach nur irgendwie ein Korn aufs Feld, sondern es ist tatsächlich mehr Arbeit dahinter. Genau, ne? Es ist also Bullabü ist vorbei. Sag ich mal, sondern ne, da ist halt ganz viel Innovation mit dabei, da ist ganz viel Digitalisierung mittlerweile im Spiel, da sind ganz viele Menschen involviert, die tatsächlich auch eine echt hohe Ausbildung genossen haben durch Studium und das ist so irgendwie, ja, haben die Menschen das irgendwie vergessen, nehmen das nicht mehr wahr. Jeder geht in den Supermarkt, kauft irgendwelche Produkte und es ist eigentlich gar nicht mehr klar, dass am Anfang jeden Produktes, was im Regal steht, eigentlich die Landwirtschaft steht. Und das kann man ja nehmen, egal wo es letztendlich dann herkommt. Ne? Ob es Obst und Gemüse ist, das aus irgendwelchen anderen Ländern kommt, es ist eben Landwirtschaft. Ne? Oder auch, ne, wenn ich die Reistüte aufmache, es ist Landwirtschaft. Es ist, wenn ich Dosenobst außerdings nehme, da hängt Landwirtschaft hinten als allererster Faktor drin. Und das geht ja ist den Leuten irgendwie verloren gegangen. Das müssen wir halt mal wieder so ein bisschen ins Bewusstsein setzen. Ja, genau. Und dann kommen wir zur Forderung. Also habe ich zum einen mal das Mercosur-Abkommen. Mercosur. Mercosur, ja. Abkommen. Können Sie das vielleicht auch mal kurz erklären? Also ich zum Beispiel weiß gar nicht mal so viel darüber. Also Mercosur bedeutet zum Beispiel, also das Mercosur-Abkommen bedeutet ganz vereinfacht runtergebrochen, wir liefern, wir exportieren sozusagen Autos Richtung Südamerika und wir bekommen dafür sozusagen zum Beispiel Rindfleisch, was dort drüben produziert wird, wieder zu uns in den Markt geliefert. Mhm. Es ist aber so, zum einen ist es so, dieses Fleisch, was da drüben produziert wird, also diese Tiere, die dafür gehalten werden, da denkt man immer so, ja, die laufen über die Wiese, so wird das ja den Leuten immer verkauft, ne? Die laufen da über die Wiese. Ja, schöne Freilandhaltung. Freilandhaltung ist es ja, ne? Aber schön ist es eben nicht. Nee. Dort dürfen zum Beispiel Futtermittel eingesetzt werden, wie zum Beispiel genmanipulierte Sachen oder es werden Hormone verwendet und. Das, was bei uns alles nicht mehr zugelassen ist, findet aber sozusagen seinen Weg über diese Schiene wieder in unser Land. Und unser Problem damit ist, selbstverständlich müssen wir im Weltmarkt miteinander arbeiten. Ja, das bedingt einfach der Weltmarkt an sich und dagegen sperrt sich auch keiner. Aber wenn, dann muss es so funktionieren, dass Regeln für alle gelten. Also wenn hier eine, wenn hier dafür Sorge getragen wird, sozusagen, dass unsere Tiere nicht mit Hormonen behandelt werden und auch nicht irgendwelche genmanipulierten Sachen bekommen, dann muss das aber für die Leute, die ihre Mittel oder ihre Sachen hier einführen wollen, genauso gelten. Oder man muss den Umkehrschluss wagen, man muss darüber nachdenken, ob unsere Anforderungen sozusagen gelockert werden müssen, damit wir wieder alle im selben Spiel spielen können. Also quasi auch eine Gleichberechtigung und das möglich ist, gleich zu wirtschaften. Genau. Ne, dass da eine Vergleichbarkeit auch herrscht, weil so ist es nicht vergleichbar. Ne, und es ist halt auch so, das Fleisch, was von da drüben kommt, ist ja dann unter diesen Umständen wesentlich günstiger als das, was wir verkaufen können. Und somit ist auch keine Vergleichbarkeit. Ne, weil wir einen höheren, viel höheren Anspruch oder Standard erfüllen müssen als Viti zum Beispiel. Und damit ist sozusagen für uns dann die Rinderhaltung oder das Erzeugen von Rindfleisch ist völlig, braucht man da nicht mehr drüber nachdenken. Da kannst du echt nicht sagen, wir lassen das Ganze. Ja. Ne? Dann habe ich hier. Damit dann wieder Betriebe sozusagen auch wieder wegfallen. Ja. Klar, vor allem kleine Betriebe, die halt einfach nicht die Möglichkeiten auch dazu haben. Ja. Vielen Dank. Wenn der Stuttgarter in Süden fahren möchte, also jetzt nicht nach Italien, sondern an der Bodensee, muss er über die Schwäbische Alb hinüber. Und dann, hinter der Donau, tut sich ihm eine wunderschöne, ganz weiche, fast weiblich anmutende Landschaft auf. Das ist Oberschwaben, da wo wir alle her sind. Diese Weichheit der Landschaft steht allerdings im krassen Gegensatz zu den Menschen, die dort wohnen müssen. Es sind sehr hartgesottene, sehr depressive Typen. Die Selbstmordrate in Oberschwaben ist höher als in Nordungarn. Mein Gott. Die einen sagen, es kommt vom alltäglichen Must. Die anderen sagen, nein, es sind historische Gründe. Schon seit Tausenden von Jahren gab es in dieser Gegend Kämpfe. Kämpfe zwischen der Obrigkeit und der Bauernschaft. Sozusagen Mistgabel gegen Schwörter. Klar haben die Bursche immer wieder eins auf die Mülle draufgekriegt. Immer wieder drauf, so kann man sagen, fast genetisch eingegraben. Ja, aber diese Kämpfe, gerade erwähnt, ich rede natürlich von nichts anderem als von den Bauernkriegen, die hier in der Gegend angefangen haben, vor 100 Jahren, vor 400 Jahren, will ich sagen. Unser Lied kommt jetzt, unser Lied vom Bauernkrieg. Thank you. Sauberland war mal im Bauernaufstand. Da waren wir ein großer Bauernkrieg. Gut 400 Jahre sind schon vergangen, seid ihr ihre Schlachter da geführt. Leib eigene Wald, Bauer das ganze Leben und Sklaven von der Fürst und vom Pfaff. Drum hat sich's Volk gegen Obrigkeit aufgelehnt und hat seine Freiheit fordert und sein Recht. Und endlich haben sie 12 Artikel aufgestellt, wo freie Jagd und Fischfang wird verlangt. Und freie Wahl vom Pfaff und freier Glaube und auch das Recht, der Waffe zum Tragen. Da ziehe der schwarze Bauernhaufen auch gegen das Fürstermacht. Lässt sich nicht mehr niederhallen, will sein Recht, will sein Recht. Im ganzen Land haben Bauern sich verbündet, vom Allgäu, Ulm, von Nagold bis Heilbronn. Und überall haben Kläster brennt und Schlösser und Obrigkeit im Land war stark bedrängt. Die Fürsten haben die Herrschaft will erhalten und haben die Bauern Boten in Vertrag. Um Gnade haben sie bettelt und um Frieden, doch hinterum sind Landsknechts aufmarschiert. Wohin hat sie Bauern überfallen? Bei Weinsberg wird nach Ulm nicht so passiert. 20.000 Bauern haben sie niederstochen. Viel Blut ist geflossen im Bauernkrieg. Vom Schlager war der Bauernhaufen, da hat sie niedergemacht. Und damit rein spielt aber auch irgendwie das Düngemittel, die Düngemittelverordnung. Und ja, also Düngemittelverordnung sagt ja im Augenblick aus sozusagen, also das große Schlagwort dazu ist ja, wir düngen 20% unter Bedarf. Mhm. Ja, das ist ja so, und der Aufschrei, der bei uns sozusagen, da wird dadurch erzeugt, weil wir wissen, als Landwirte aus der fachlichen Sicht, wenn ich also ein Weizenkorn in die Erde stecke, dann braucht dieses Weizenkorn, damit es vernünftig wächst und auch eine vernünftige Qualität erhält, damit man sie zum Beispiel als Brotgetreide nutzen kann oder damit man es als Brotgetreide nachher verwenden kann, braucht es einen bestimmten bestimmte Nährstoffe in einer ganz bestimmten Menge. Das wird im Endeffekt heute schon ausgerechnet von den Landwirten. Also wir müssen eine Düngebedarfsermittlung machen, in der wir genau ausrechnen, wenn ich so und so viel Pflanzen sehe, dann brauche ich so und so viel Mittel oder so und so viel Nährstoffe und die führe ich der Pflanze sozusagen zu. Mhm. So. Und wenn wir dann ernten, dann nehmen wir diese Nährstoffe, die wir sozusagen zugeführt haben, nehmen wir die mit vom Acker runter, weil die Pflanze geht ja vom Acker runter und diese Nährstoffe bleiben nicht im Boden vorhanden oder bleiben nicht im Boden, sondern gehen mit der Pflanze sozusagen vom Acker runter. Mhm. Also habe ich das, was ich gedüngt habe, für die Pflanze getan. Die Pflanze nimmt das, macht eine vernünftige Qualität und diese Qualität wird dann sozusagen nachher geerntet. Wenn ich jetzt 20% weniger dünge, und der Pflanze sage, Pflanze, du musst jetzt hungern, dann kann diese Pflanze nicht mehr die Qualität bringen, die es bräuchte, um zum Beispiel ein Brotgetreide zu werden. Mhm. So, also bedeutet das im Umkehrschluss, wir sind dann nicht mehr in der Lage, Grundnahrungsmittel, die wir auf unseren Äckern erzeugen könnten, können wir dann nicht mehr. Das nächste, was passiert ist, oder eine Zeit lang wird es so sein, dass die Pflanzen versuchen werden, sich die fehlenden Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen. Und da dem Boden aber nichts mehr zugeführt wird oder nicht mehr genug zugeführt wird, hungert der Boden dadurch aus. Ist dann damit unbrauchbar auch. Genau, er wird unbrauchbar, genau. Und es ist, Frau Merkel hat es vor ein paar Tagen irgendwo, habe ich irgendwo ein Video gesehen, da stand sie vor irgendwelchen CDU-Leuten und hat dann erklärt, in Dänemark würde das ja auch so gemacht und deswegen wären wir ja auch angezeigt worden. Sie hat aber vergessen zu erzählen, dass die Dänen gerade dabei sind, das Ganze wieder rückgängig zu machen, weil sie festgestellt haben, dass sie abhängig sind von Importen und selber keine Rohlen. Die haben exzellente Böden vorher gehabt. Also die konnten die Brotgetreide alleine sozusagen erzeugen. Und die rudern jetzt zurück. Die haben festgestellt, dass es nicht funktioniert und machen jetzt sozusagen die Rolle rückwärts. Also auf die Dauer einfach nicht wird. Funktioniert eben nicht. So, und ja, deswegen ist das so, dass diese Düngeverordnung im Endeffekt dazu führen wird, dass wir unsere Böden ruinieren, nur noch Futtermittel produzieren werden, weil wir, wo sollen diese Futtermittel alle hin? So viele Tiere haben wir da nicht mehr, weil zum Beispiel dann das Mercosur-Abkommen dazu führen wird, dass wir weniger Tiere haben werden, weil wir es einfach nicht mehr leisten können. Und damit ist das dann so, ja, das ist dann, also das findet nicht mal mehr im schleichender Prozess, dass die Betriebe verschwinden statt, sondern ein sehr offensichtlicher. Ja klar, weil dann sind natürlich die Rinder, die an die es verfüttert werden sollte, halt auch nicht da, weil klar, genau. Die sind halt in anderen Ländern. Ja. Da macht sich dann gar keiner Gedanken drüber, wie die gehalten werden. Es scheint dann allen egal zu sein. Ja, Hauptsache günstig, ne? Ja, und wollen wir unsere, das Ende die Sache ist halt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel davon abhängig machen, dass wir von außerhalb versorgt werden. Ne, ob es jetzt von den Chinesen ist oder von dem Amerikaner oder von den Südamerikanern. Wenn wir unsere Urproduktion hier sozusagen so weit runterfahren, dass wir nicht mehr in der Lage sind, also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass wir in manchen Bereichen zu viel produzieren. Also Schweinefleisch ist ja so ein Ding, da muss halt tatsächlich drüber gesprochen werden, dass das anders gemacht wird. Davon haben wir sicher zu viel. Aber in vielen Bereichen ist es eben so, dass wir noch keinen Selbstversorgungsgrad erreicht haben. Also sprich darauf angewiesen sind, dass wir von außerhalb versorgt werden. Eier ist zum Beispiel so ein Thema. Eier werden, glaube ich, zu 55% hier selber im Land erzeugt. Der Bedarf auf 100% muss halt sozusagen dann importiert werden. Okay, krass. Ne? Hab ich so nicht gewusst. Ja, das ist aber so. Man darf das nicht immer, man sieht dann immer nur den Schweinefleischanteil, irgendwie bei 124%. Ja, okay, das ist zu viel. Aber das, was halt, das ist ja, ne, Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügelfleisch, Eier, Getreide und. Das muss ja mit berücksichtigt werden. Und dann kommt auch immer nur die Sache, hier, Frau Klöckner sagt dann immer nur, ja, wir exportieren ja so viel, aber was wird denn noch rein importiert? Das, die Frage muss ja auch gestellt werden. Wenn ich einen Export habe, habe ich auch einen Import und da muss nochmal gegengeguckt werden, was kommt denn überhaupt rein? Ja, und dann ist es so, wenn wir unsere Sachen, wenn wir unsere eigene Landwirtschaft jetzt sozusagen runterfahren und diese Importe immer höher werden, was passiert denn, wenn dem Chinesen irgendwann einfällt, ja, ich bin Deutschland, irgendwie gefällt uns nicht das, was ihr da alle so macht und ne, irgendwie mit Zöllen und die drehen uns den Hahn ab. Wer soll das dann leisten? Die Landwirte sind dann weg. Ja, klar. Die gibt es nicht mehr. Und darüber muss man sich halt einfach im Klaren sein. Also es findet nicht mehr statt, oder es findet eben nicht mehr dieser Gedankengang statt, wenn ich etwas mache, was hat das für Folgen? Für gute und für schlechte Folgen, für den Markt oder für uns als Land. Ist das zu Ende gedacht worden? Und das wird es halt nicht. Hier wird irgendwas in den Raum geschmissen, es wird irgendwas gemacht und dann muss man halt gucken. Ne? Und dann wird man damit im Regen stehen gelassen. Und wenn man dann sagt, das funktioniert aber so nicht, und dann sagen wir, ihr wollt das ja alle gar nicht. Klar wollen wir das. Wir wollen uns auch verändern. Wir leben jeden Tag mit der Veränderung draußen. Jeder Tag ist anders in der Landwirtschaft. Wir sind im Endeffekt in dieser Veränderungsspirale schon immer drin gewesen. Und es muss aber mit uns gemacht werden und nicht gegen uns, weil sonst geht es halt auch gegen die Natur. Mhm. Na? Mit einem Arm mit all den Knochen. Eigentlich hängt das ja gar nicht verdient. Was haben wir uns in alles versprochen? Mit vier euch raus aus dem eigenen Dreck. Die Landleiche einfach verrecken. Ist tut ein weh, wenn man euch so sieht. Mein Fuß kommt beim Stiefel lecker. Wir geben euch jetzt eine echte Chance. Ihr dürft so sein wie mir. Das Lachen und Blödsinn machen. Und keiner straft euch dafür. Und wenn einer nackt im Garten rumspringt, dann braucht er sich nicht mehr schämen. Und in der Nacht wird heimlich ein Hausmann vollgeschmiert. Mit Dunkel euch so richtig verbenen. Wir suchen jetzt den Dialog. Wir tun euch integrieren. Wir passen auf euch auf. Da kann euch nichts passieren. Ihr sucht jetzt den Dialog. Ihr könnt euch integrieren. Wir kontrollieren euch ein bisschen. Da kann auch uns nichts passieren. Thank you. Und damit, also in diese Düngemittelverordnung, schließt auch ein, dass eine Begründung von Randstreifen gibt. Also ich verstehe das so, als dass man quasi um die Felder herum einen bestimmten Bereich freihalten muss. Liege ich da richtig oder ist das... Da ist es ja so, da gibt es ja so bestimmte Auflagen, die gemacht worden sind. Zum Beispiel, also so, du darfst zum Beispiel an bestimmte Sachen an, also hier sind so 5 Meter Abstände zum Beispiel zu Gewässern und sowas, die, ne, wo nicht rangespritzt werden darf oder wo kein Dünger aufgebracht werden darf. Das sind aber alles Flächen, die dadurch sozusagen aus der Produktion entfernt werden. Also das ist auch wieder so eine Geschichte, das ist eigentlich ein Eingriff ins Eigentumsrecht. Mhm. Ne? Weil das ist ja sozusagen, diese Flächen sorgen ja dafür, dass wir sozusagen unser Einkommen auch damit erwirtschaften. Und da muss halt geguckt werden, ist das tatsächlich notwendig? Durch die heutige Technik ist es ja so, dass wir ganz exakt ausbringen können, ob das Dünger ist, ob das Spritzmittel sind und. Das ist alles total. Ist das tatsächlich notwendig? Oder ist es so, dass es völlig überzogen ist? Ja. Also da muss ganz genau, und das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, muss wirklich geguckt werden, wenn ich etwas mache, was für Folgen hat das? Und sind diese Folgen tatsächlich gerechtfertigt? Oder was hat es für andere Auswirkungen? Mhm. Und das passiert heute halt nicht mehr, wie das eigentlich sein sollte. Wie jeder normale Mensch sagen würde, ne, wenn ich jetzt mir das Messer durch die Hand ziehe, dann weiß ich, ne, fängt dann zu bluten. Ja. Ne? Da scheint aber heute irgendwie keiner mehr drüber nachzudenken. Sondern es wird einfach gemacht und wird hinterher gesagt, das hätte ja auch mal einer sagen können, dass es nicht funktioniert. Ne? Und wie gesagt, aber das könnte man sich im Vorfeld sparen. Und es ist ja auch so, dass gerade, ich glaube auch, das betrifft auch die Landwirtschaft, dass man sich eigentlich eine politische Richtung wünscht, die eigentlich auf Dauer und nicht irgendwie nur gerade, okay, wir haben jetzt dieses Problem, wir müssen da jetzt unbedingt drauf reagieren und dann aber in 2 Jahren machen wir wieder komplett was anderes. Das spielt, glaube ich, auch auf das hinaus, was wir gerade gemeint haben. Ne? Genau, es muss halt so sein, dass man, klar, muss man immer wieder anpassen. Also ne, es ist ja nicht so, dass wir uns gegen Veränderungen sperren, aber es muss immer im Blick gehalten werden, die veränderten Gegebenheiten, die sich geben. Also wie gesagt, ne, das Wetter ändert sich halt. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Wir haben also deutlich, ich bin fast 50, also meine Kindheit ist noch wettertechnisch anders abgelaufen, wie sie heute abläuft. Mhm. Ne, also wir haben noch tolle Winter gehabt, wirklich, und das jedes Jahr mit gefrorenen Kanälen, wo man Schlitzel drauflaufen konnte und das haben wir heute ja nicht mehr. Wir jetzt heute draußen, also heute ist hier ganz gruselig. Also das verändert sich ja. Und es muss einfach so sein, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, dass man sich daran orientiert, an den Gegebenheiten, die vorgegeben werden, sozusagen. An den, und wir leben halt in der Landwirtschaft vom Wetter. Also muss ich auch mit dem Wetter sozusagen gucken oder mit den klimatischen Gegebenheiten gucken, was ist denn möglich und was ist nicht möglich. Passt das überhaupt noch, was wir da entwickelt haben? Oder muss man es doch umbauen, damit es wieder zusammenpasst? Mhm. Ne? Und wir müssen ja auch sehen, ne, die Weltbevölkerung wächst immer mehr. Wir müssen einfach auch andere Wege miteinander, alle miteinander finden, damit alle irgendwo da auch mit eingebunden werden. Und jeder seinen Beitrag leisten kann auf der Welt. Also da darf man, glaube ich, auch nicht immer nur gucken, weil hier ist Deutschland, wir wollen zwar alle global, aber wenn es bestimmte Sachen gibt, dann wird man dann auf einmal, ist man wieder im Klein-Klein unterwegs. Mhm. Ne, und an der Grenze schwirrt, das darf einfach nicht sein. Also ich denke mal, man muss da einfach offener agieren und auch flexibler reagieren können, wenn man das sagt. Ja, kommen wir eigentlich auch gleich zum nächsten Thema, nämlich, und zwar zum Klimabewegung, also gerade ist es überall irgendwie auch Thema. Hm. Genauso betrifft euch das Klima auch. Hm. Und da spielt es ja auch mit rein. Also ihr seid da halt stark davon abhängig. Und genau, dann spielen da eben 2 Themen rein, einmal Klimabewegung oder das Klima an sich und natürlich auch den Umweltschutz. Also wer, wenn nicht wir, betreibt den Umweltschutz? Na, gute Frage. Ja, das ist einfach so. Wenn wir unsere Umwelt nicht schützen würden, dann wären wir nicht in der Lage, Lebensmittel zu erzeugen. Mhm. Weil wir uns mit dem, was wir an Natur zur Verfügung gestellt bekommen haben, müssen wir sorgsam umgehen, damit wir auch in Zukunft in der Lage sind, für alle Nahrungsmittel zu erzeugen. Wenn wir das nicht tun und unsere Flächen sozusagen versaubeuteln oder vergiften würden, wie es immer erzählt wird, dann könnten wir diese Nahrungsmittel nicht erzeugen. Dann würde der Boden nämlich irgendwann sagen, jetzt nicht mehr, will ich nicht, mache ich nicht. Und das tun wir ja nun schon seit Jahrtausenden. Und wir möchten das auch gerne noch länger machen, sozusagen. Das ist das eine. Dann ist ja immer diese Geschichte mit dem CO2. Ne, wenn ich dann immer so, CO2 muss neutral werden. CO2 ist der Stoff, der eine Pflanze braucht, den eine Pflanze braucht, um wachsen zu können. Mhm. Ohne CO2 kein Pflanzenwachstum. Und wer in der Schule aufgepasst hat, der weiß, ne, die Pflanze nimmt CO2 auf, ne, Photosynthese, ja. Dann kommt dabei raus Sauerstoff. Ja. Wow. Also, welche andere Branche bitte macht das? Keine. Ja, Forst, aber Forst gehört ja auch zur Landwirtschaft. Ist also mittlerweile wohl nachgewiesen worden, dass zum Beispiel ein Rübenfeld oder ein Maisstack viel mehr Sauerstoff produziert als jeder Baum. Mhm. So, also, warum wird dann zum Beispiel dieser CO2-Zertifikatehandel nicht zweiseitig geführt? Nämlich, ein Handel funktioniert ja im Endeffekt meist so in zwei Richtungen. Ne? Der eine muss halt bezahlen. Ja. Und der andere kriegt bezahlt, weil er nämlich was dafür tut, sozusagen. Und das wäre eigentlich so ein Punkt, wo man die Landwirtschaft tatsächlich auch wieder in der Gesellschaft wieder etwas anders darstellen könnte. Nämlich zu sagen, guck mal Leute, wir produzieren für euch Sauerstoff und binden das CO2, das andere in die Luft pusten. Also, bitte, möchten wir gerne bezahlt haben. Dann ist das aber auch wieder ein anderes Miteinander umgehen, weil dann sieht die Gesellschaft auch, ja, stimmt, ne? Wenn man das jetzt mal von der Seite betrifft, dann kann man das auch wieder so sehen, dass die Landwirtschaft halt dann doch nicht so schlimm unterwegs ist, wie uns immer dargestellt wird. Mhm. Aber das muss halt durch die Politik beziehungsweise auch durch die Medien ganz klar kommuniziert werden, dass das eben nicht so ist, wie es die letzten Jahre dargestellt worden ist. caudillos del mundo, señor. En el enojo el mate, quizá Cristo va al coraje de historia, darle libertad. Ja, da gibt es jetzt auch irgendwie schon also ein bisschen einen Konflikt zwischen irgendwie Klimaschutz, also die, ich habe das ein bisschen aufgeschrieben, Konflikt zwischen Stadt und Land und ja. Auch einfach die Hinsicht auf den Klimaschutz. Einmal haben wir jetzt irgendwie das Dieselverbot und auch im öffentlichen Verkehr, der eigentlich dafür ausgebaut ist, dass man nicht unbedingt jeder jetzt irgendwie in der Stadt unbedingt ein Auto braucht. Funktioniert das ja auch. Genau. Ne, in der Stadt ist das total klasse, weil wie gesagt, wenn ich bin jetzt viel in den Großstädten halt unterwegs, oder Hannover, Berlin oder Hamburg, da macht es ja Sinn, öffentlichen Verkehr auszubauen, diese E-Scooter zu benutzen, ne, wenn das Wetter schön ist und alles, um eine kurze Strecke zu fahren, ist total genial. Oder ein E-Auto einzusetzen. Ja. Ganz klares Ja. Halte ich in der Stadt für eine gute Idee. Das würde mich da auch interessieren, ob das diese... Aber auf dem Land funktioniert es nicht. Weil wir sind halt darauf angewiesen, wir haben ganz viele weite Strecken zu erledigen. Unsere Trecker, muss man sich nichts vormachen, wie sollen die elektrisch betrieben werden? Wie soll diese Kraft auf die, ne, wie soll ich per E-Mobilität diese Kraft freisetzen können, die wirklich teilweise ja benötigt wird, um Böden zu bearbeiten und. Funktioniert einfach nicht. Nicht zu Ende gedacht. Die nächste Sache ist, man darf sich nichts vormachen, in der Stadt ist die Temperatur 4-5 Grad höher als die auf dem Land. Ja, auf jeden Fall. Ist das gesund? Ist das gesund? Das kann doch nicht gesund sein. Also das... Ja. Das Dieselverbot trifft euch dann eigentlich auch schon, ne? Selbstverständlich trifft uns das volle Kanne. Ist ja irgendwie das, so. Das ist voll krass, weil wie gesagt, das hat auch keiner zu Ende gedacht. Ich frage mich immer, wenn mir einer erzählt, ja, und dann dürft ihr ja bald keine Diesel mehr fahren. Ja, und dann frage ich mich immer, sollen wir dann mit dem Spaten losgehen und dann Acker umgraben oder wie soll das funktionieren? Und es gibt, also ich meine, Agritechniker war jetzt gerade, da gibt es keine Maschinen, die in irgendeiner Weise elektrisch unterwegs sind. Jedenfalls nicht in den Größenordnungen, wie wir sie brauchen, damit wir unsere Flächen bearbeiten können. Das ist natürlich auch Frage der Forschung. Also ich glaube auch, auf lange Sicht wurde da einfach zu wenig getan auch. Also es gibt ja zum Beispiel die Geschichte Wasserstoff. Das ist ja zum Beispiel eine definitive Geschichte, die in die Richtung tatsächlich gut funktionieren würde. Ja. Also da brauchen wir nichts, ne? Wenn der Gedanke wäre, Wasserstoff in eine vernünftige, in einen vernünftigen Aggregatzustand zu bringen, der für alle verwendbar ist, dann hätten wir das Problem schon gelöst, weil hinten kommt halt nichts mehr anderes raus als Wasser. Ja. Ne? Super, und davon haben wir genug. Ne? Und E-Mobilität müssen wir uns doch nicht vormachen, da profitieren einige wenige von. Ja, vor allem hat das ja auch irgendwie den Nachteil, dass irgendwie Akkus produziert werden müssen und genauso Strom. Genau, ne? Und wenn man sich das überlegt, wie viel Strom wir dafür brauchen, um all diese Autos, die unterwegs sind, darum habe ich vorhin für eine Zahl gelesen, sind 46 Millionen Autos irgendwie auf der Straße unterwegs. Wenn wir die alle umstellen sollten auf E-Mobilität, wo wir nicht mal in der Lage sind, vernünftig Stromtrassen durch Deutschland zu ziehen, um Strom von A nach B zu transportieren, damit alle gleichmäßig versorgt werden und bestimmte Sachen einfach ausgeschaltet werden, die einfach im Endeffekt, wenn man reell betrachtet, klimaneutral sind, weil man einfach in die Entwicklung meint, aus ideologischen Gründen kein Geld mehr reinstecken zu müssen, dann muss man sich ganz ehrlich fragen. Und außenrum wird es aber schön munter weitergebaut und verwendet und was weiß ich alles. Ob es in Indien ist, wo Kohlestrom produziert wird und mittlerweile sogar CO2-neutral. Ne? Also da werden ganz neue moderne Werke gebaut. Oder in Russland gibt es ein Forschungsprojekt für Atomkraftwerke, die aber also die mit den Reststoffen sozusagen aus unseren normalen Atomkraftwerken, also aus diesen Brennstäben, die dann rausgeholt werden, die sozusagen diese Restenergie, die da noch drin steckt, dann noch nutzt und daraus produziert. Also die Entwicklung geht ja weiter. Ne? Und ich glaube, also hier in Deutschland hat man so das Gefühl, jegliche Entwicklung wird im Keim erstickt und man denkt da überhaupt nicht mehr drüber nach. Hm. Und das kann man nicht der Weg sein. Ja, also ich sehe das auch gerade mit der Braunkohle. Jetzt soll irgendwie schon wieder das nächste Braunkohlewerk irgendwie an den Start gehen. Hm. Und man eigentlich denkt so. Beispiel, genau. Ja, so, hey, Entschuldigung, also irgendwie versuchen wir gerade irgendwie klimatechnisch irgendwie auf einen cooleren Weg zu kommen und dann passiert sowas. Also man sieht irgendwie kein Handeln, also nichts, was in die Richtung geht, dass man irgendwie denkt, ah ja, okay, jetzt passiert was. Ja, das ist halt so unlogisch. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen das nicht mehr, aber auf der anderen Seite genehmige ich solche Gebiete. Ja. Also wenn, dann muss ich entweder sagen, konsequent nein, ne, ihr könnt da nicht, aber wer will diesen Menschen da, die sowieso strukturschwach unterwegs sind, sagen, wir können da, wir machen leider eure Arbeitsplätze kaputt, ne, oder produzieren oder sorgen dafür, dass es neue gibt und. Das funktioniert halt nicht. Ja. Dann über kurz oder lang müssen wir uns alle, ne, das, man muss ja gucken, das kommt ja mittlerweile überall an. Ja, klar. Ne? Also ja. Wie viele Arbeitsplätze fallen jetzt in der Automobilindustrie weg? Also ich habe jetzt am Freitag noch mit jemandem gesprochen, der bei VW bei uns hier in Wolfsburg arbeitet. Der sagt, also hier fallen jetzt immer mehr Arbeitsplätze weg, die wir Arbeit gemacht haben. Wer soll diese Arbeit nachher machen? Weil diese Leute werden nicht ersetzt. Und dann sagt er, die Arbeit, die gemacht haben, wird jetzt wieder anderen aufgebürdet, die sozusagen sowieso schon genug haben. Mhm. Ja. Ja, ist auch dieses kapitalistische, also möglichst effizient zu arbeiten und dass es dann aber im Endeffekt auf den Schultern vom Menschen ausgetragen wird, der Profit, das wird halt nicht gesehen. Genau. Also klares kapitalistisches Problem. Aber ohne Kapitalismus werden wir nicht zurechtkommen. Wir müssen auch alle irgendwie essen und leben. Also ich glaube, da muss eine gesunde Mischung gefunden werden. Ja, genau, ist die Frage. Muss nicht so sein, dass man, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, mir ist es im Endeffekt letztendlich vollkommen egal, da petze ich mich auch mit dem einen oder anderen Politiker auch, mir ist es letztendlich vollkommen egal, wie ich als Deutschland sozusagen in der Welt dastehe, ob ich nun ein armes oder ein reiches Land wäre. Mhm. Mir wäre es viel, viel wichtiger als Land, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen, die in mir leben, vernünftig leben können, alle ein vernünftiges Auskommen haben. Ne? Wie zum Beispiel, ne, wer jeder fünfte im Augenblick oder jeder fünfte mittlerweile in Deutschland kratzt an der Armutsgrenze. Ja. Ich finde, das ist eine riesen Zahl und die darf eigentlich nicht so sein. Ich finde das also wirklich, auch wenn Leute dann immer sagen, diese Tafeln, ganz ehrlich, das ist für mich ein Armutszeugnis für Deutschland, dass wir sowas überhaupt brauchen. Mhm. Also mir als Land wäre es doch viel, viel wichtiger zu sagen, ich sorge dafür, dass es den Menschen, die in mir leben und für die ich Verantwortung übernommen habe, gut geht und die zufrieden sind, als ob die nun, an welcher Stelle die nun im Ranking stehen, wie reich man ist. Ja. Oder wer den größten Export hat oder Import oder so, ist völlig Latte. Hauptsache den Menschen geht. Ja. Und dann wäre, glaube ich, viel gewonnen, wenn man aus dieser Spirale mal rauskommen würde. Ja, ich meine, es ist ja auch eine Absurdität, so allein vom, wir haben so viele Lebensmittel, die auch allerdings weggeschmissen werden und die Tafel selbst eigentlich zu viel hat. Mhm. Und ich finde, eigentlich müsste auch da einfach wieder eine Wertschätzung für Lebensmittel herkommen, wo wir es ja auch wieder beim Thema wären. Es muss irgendwie wieder gesehen werden, okay, da wurde reichlich Energie reingesteckt, irgendwas zu produzieren und es muss auch irgendwie klar sein, dass es einen bestimmten Wert hat und man nicht einfach so leichtfertig irgendwie Lebensmittel wegschmeißt und der Nächste neben dran sitzt und da verhungert, weil er einfach nichts zu fressen hat. Genau. Erstmal finde ich schon allein die Tatsache, dass Lebensmittel in Containern landen, das finde ich schon absurd. Ja. Und dann, dass es auch noch unter Strafe steht, diese Lebensmittel aus diesem Container rauszuholen. Also ganz ehrlich, da ist für mich jegliches, gesunder Menschenverstand irgendwie weg. Es leuchtet nicht ein. Also ich habe selber darunter auch schon zu leiden gehabt. Ich gehe auch ab und zu Containern und wurde auch tatsächlich schon dafür jetzt nicht bestraft, ist fallen gelassen worden. Aber ich dachte auch so, hey, also mit den Lebensmitteln passiert tatsächlich nichts mehr, außer dass sie manchmal noch in so Biogasanlagen kommen, ja. Wo man aber auch denkt so, okay, jetzt wurde da so massig Energie irgendwie reingesteckt, irgendwie diese Lebensmittel zu produzieren und nachher verkehren wir das, um dann irgendwie Strom draus zu machen. Also was für eine Absurdität. Aber man darf nicht vergessen, und das muss man immer wieder sagen, und das wird immer gerne unter den Teppich gekehrt. Also Biogas ist ja eine Energieform, eine neue Energieform, die ja von den Grünen sozusagen angestoßen worden ist. Mhm. Heute ist das ja alles nicht mehr wahr. Heute wollen sie das ja alles nicht mehr wahrhaben. Ne, im Endeffekt haben die uns das ja sozusagen ein bisschen in Anführungszeichen eingebrockt. Aber es ist halt auch erneuerbare Energie. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Dass da aber dann Lebensmittel reinwandern, die normalerweise noch in Ordnung wären, das halte ich auch für verwerflich. Aber wenn Energiepflanzen, wie zum Beispiel dieser Mais, der ja da angebaut wird, ist ja dafür sozusagen gezüchtet worden, um diese Energie freisetzen zu können. Da ist das was anderes. Aber wenn Lebensmittel, die wirklich für die Lebensmittel, also für den Lebensmittelhandel bestimmt sind, da reinwandern, da habe ich dann auch kein Verständnis mehr. Ja. Na, da ist dann auch irgendwo, wo man dann sagen muss, so, ach, eigentlich müsste man mal darüber nachdenken, ob das nicht ein zu viel ist. Ne? Warum müssen wir im Winter auf einmal, ne? Letzte Woche war ich völlig entsetzt, da lag Spargel bei uns im Regal beim Einkaufsladen, wo ich dann so gedacht habe, hallo, Spargel ist von April bis Juni. Ja. Dann reicht das auch. Das ist eine saisonale Ware, die brauche ich jetzt nicht kommen. Genauso wie Erdbeeren. Und dann kommt die aber von sonst woher, weil man der Meinung ist, man müsste den Menschen irgendwas bieten. Nee, muss man nicht. Ist regional, kann regional bleiben, muss auch nicht weiter forciert werden. Sehe ich so. Ja, muss man den Menschen alles geben, nur weil man vermeintlich meint, sie würden es einfordern? Nein, muss man nicht. Ich habe auch ursprünglich Koch gelernt und habe da auch gedacht, hey, also manche Sachen muss man halt einfach nicht im Winter anbieten. Also ich muss auf meinem Dessert nicht unbedingt im Winter, dass sie nicht Erdbeeren haben. Genau, dann das nächste wäre dann irgendwie noch der Bauernlobbyismus und inwiefern der tatsächlich nutzt, also den Bauern an sich und was sie davon halten. Bauernlobbyismus? Oder Landwirtschaft, ja. Der Bauernverband. Genau. Also Landschaftsverbindung ist ja sozusagen daraus entstanden, dass die Menschen ganz unzufrieden sind mit dem Bauernverband. Das war ja im Endeffekt sozusagen das Startsignal, dass man das Gefühl hatte, die vertreten einen nicht mehr in der Politik. Das hat diese Bewegung ja sozusagen am Anfang so stark gemacht. Mhm. Ne? Mittlerweile ist es so, dass es gab ja diesen Kanzlergipfel da letzte Woche Montag, den jetzt einige ein bisschen feiern und sagen, ja super, sie können jetzt die Zukunft der Landwirtschaft gestalten. Aber im Endeffekt haben wir das Ziel, womit wir losgegangen sind, sozusagen gar nicht erreicht. Mhm. Wir haben immer noch keine Stimme. Es ist nicht irgendwas auf Eis gepackt worden. Also wenn es der Politik ernst gewesen wäre, was zu ändern, dann hätten die gesagt, alle Beschlüsse, die jetzt sozusagen anstehen, Düngeverordnung, Agrarpaket, Mercosur, Klimageschichte, werden erstmal auf Eis gelegt. Wir beleuchten alles nochmal nach den, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, dass wirklich geguckt wird, ist das sachlich, fachlich richtig? Was hat das für Konsequenzen? Tragen wir diese Konsequenzen tatsächlich oder müssen wir einen anderen Weg gehen? Dann wäre was gewonnen. Mhm. Dann könnte man sagen, so, dann können wir was Neues draus bauen. Das passiert aber nicht. Ne? Also es wird jetzt ein Zukunftstisch gesetzt. Also der Bauernverband und LSV sind sozusagen kalt gestellt. Mhm. Valium, ne? Valium fürs Volk. Aber es ändert sich halt nichts. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also gibt es da von Ihnen auch eine klare Kritik am Bauernverband oder an den Bauernverbänden? Der hat sich 30 Jahre lang nicht darum gekümmert, was bei Ihnen seinen Leuten passiert. Mhm. Der hat 30 Jahre lang zwar mit der Politik gesprochen, ich weiß nicht worüber, keine Ahnung, aber wenn Sie noch gehört worden wären, wären diese Sachen, die Sie jetzt kommen, nicht bekommen. Mhm. Also muss man sagen, haben Sie Ihren Job nicht gemacht. Ganz einfach. Ja. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ach, jetzt können wir das da zusammen machen, ne, ist der falsche Weg. Die haben ihren Job, nämlich die Bauern in der Politik zu vertreten und dafür Sorge zu tragen, dass bestimmte Sachen so nicht passieren, wie sie jetzt gerade passieren. Das ist ihre Aufgabe und die haben sie nicht erfüllt. Mhm. Und Landschaftsverbindung hat eigentlich die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass auch die Gesellschaft versteht, was bei uns in der Landwirtschaft passiert. Und dass wir wieder eine, ne, genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass wieder eine Wertschätzung erfolgt. Und dass man mit den Menschen spricht und sagt, das habt ihr, ne, das fordert ihr von uns, das können wir leisten, wie kommen wir da zusammen? Das wäre ein Weg. Mhm. Den sehe ich eher, also den habe ich damals, als ich losgegangen bin, eher gesehen als dafür Sorge zu tragen, den Bauernverband jetzt auf die Füße zu treten. Mhm. Ich meine, dass das jetzt passiert ist, ja, also wenn man die Aktivität hier auf einmal zeigen, das ist ja faszinierend, was man in 8 Wochen so alles bewegen kann. Aber letztendlich ist es so, die müssten jetzt diesen Zukunftsfisch sozusagen eigentlich allein gestalten. Und Landschaftsverbindung müsste sozusagen die Aufgabe übernehmen, diese Kommunikation, die einfach eingeschlafen ist, zwischen Politik, Gesellschaft und den Bauern irgendwo wieder in andere Bahnen zu lenken, damit wir wieder dahin kommen, wo wir hingehören, nämlich in die Mitte der Gesellschaft und nicht immer nur die Männer sozusagen darstellen. Mhm. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Also ich fasse mal grob zusammen. Es muss irgendwie wieder ein Austausch zur Bevölkerung kommen. Genau. Man muss politisch längerfristig planen und den Bauern eine Handhabe geben, über es möglich machen, über längere Zeit zu planen und nicht immer hin und her switchen. Genau. Super. Vielen Dank. Prima, gerne. Stepped onto that aeroplane after spending 6 long months at war. He touched down and got put in chains. You think that they don't want him here no more. He was treated like a hero overseas, the one who answered to the call and joined the YPG. Gonna throw him in a courtroom and tell the world that he's a bad, bad man for saving thousands from certain doom and chasing ISIS out of Kurdistan. When the whole world chose to look the other way, when Raqqa was enslaved by the Islamic State, he fought against the fascist caliphate. And now his prison cell awaits. They left him with no bank account, no passport, no chance of finding work. They're trying to send a message out. For 2 years they've dragged his name through the dirt. They did all they could to bring him to his knees, the one who answered to the call and joined the YPG. They're gonna throw him in a courtroom and tell the world that he's a bad, bad man for saving I'm certain to. I'm chasing ISIS out of Kurdistan when the whole world chose to look the other way. When Raqqa was enslaved by the Islamic State, he fought against the fascist caliphate. And now his prison cell awaits. And so I must ask the government, tell me which side are you on? Are you trying to stop the terrorists? Or were you behind it all along? Ja, guten Morgen, Max. Morgen. Morgen, Max Zirngast habe ich hier. Wir sitzen hier kurz nach dem Frühstück, eigentlich noch während dem Frühstück, und haben gestern Abend, konnte ich Max lauschen beim Vortrag Die Türkei am Scheideweg zwischen, der Scheideweg zwischen möglicherweise Demokratisierung und Diktatur oder Faschisierung. Oder du hast drei Wege. Faschisierung, Form von Restauration, also Wiederherstellung einer halbwegs funktionierenden bürgerlichen Ordnung und einer genuinen Demokratisierung. Ja. Ja. Genau. Ja, der Vortrag fand gestern am, heute ist der 23.11., am 22.11. im Barrio in Karlsruhe statt, und es waren so 40 Leute da, 40, 50, war recht gut besucht, und Max hat über sein Buch berichtet. Und das wäre auch meine erste Frage quasi. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, also es ist eigentlich ein Buch herausgegeben von der Solidaritätskampagne. Also jetzt nicht nur von mir. Und das Buch sammelt halt Texte im Prinzip aus 5 Jahren, über 5 Jahre hinweg, zur Türkei, aber auch andere Texte. Also Texte zur Weltpolitik und dann vor allem auch Texte zu meinem Fall, also zu meiner Inhaftierung in der Türkei. Dann Texte von mir aus dem Gefängnis heraus und Texte danach halt, die das kommentieren und so weiter. Es wird jetzt auch eine zweite Auflage geben, wo wir dann noch neuere Texte hinzufügen. Auch also nach dem Freispruch, weil das Buch ist ja irgendwie schon im Sommer herausgekommen, da war der Freispruch noch nicht fix, nach dem Freispruch, und dann auch halt die Zeit danach und so weiter, dass man das noch einordnet. Genau, also das ist so das Konzept des Buches eigentlich. Also kommentierend zu dem ganzen Fall, aber gleichzeitig natürlich auch die Texte, die ja auch in der Anklage vorkamen, zum Teil darzustellen, um zu zeigen, gut, das ist ja halt auch das, wofür man in der Türkei dann immer wieder vor Gericht sich zu verantworten hat. Mhm. Hier ist es, es kann jetzt jeder lesen und sich ein eigenes Bild machen. Ja, und das Buch heißt? Die Türkei im Scheideweg. Genau. Ist es möglich, ich meine, das hast du wahrscheinlich schon oft gemacht und das ist wahrscheinlich schon fast ein bisschen langweilig, das runterzuleiern, aber kannst du deinen Fall, von dem du gerade gesprochen hast, kurz umreißen? Ja, ich meine, der kurze Umreißung dessen ist natürlich nicht sonderlich spannend. Also ich bin damit am 11. September 2018 festgenommen worden. Du hast in der Türkei gelebt? In der Türkei gelebt, genau, mit 4 Jahren. Also 2015, damals waren es dann 3 Jahre. Bin festgenommen worden, dann 10 Tage später verhaftet worden, also 10 Tage Polizeigewahrsam. Dann verhaftet worden, in Untersuchungshaft gesteckt worden für 3 Monate, dann entlassen worden aus dem Gefängnis, mit anderen gemeinsam. Und danach hatte ich noch weitere 9,5 Monate Ausreisesperre. Also ich war zwar nicht mehr im Gefängnis, aber ich konnte auch nicht ausreisen. Ja. Also ganz kurz ist es das, und da hatte ich dann eben in der Zeit ziemlich schnell eine Solidaritätskampagne gegründet, vor allem in Österreich und Deutschland. Genau, weil ich gerade frage, in der Türkei oder? Ja, in der Türkei natürlich nicht, also in der Türkei wäre es auch irgendwie, also ich meine, es gibt 10 Leute. Hattest du ja Freundinnen und Freunde vor Ort gehabt? Ja, ja, klar, natürlich, nee, es gab sehr viele Leute, die was gemacht haben, es waren auch Presseerklärungen mit Abgeordneten und so weiter und so fort. Aber letztendlich gibt es halt Zehntausende von Leuten in der Türkei, die im Gefängnis sind. Politisch gefangen. Und da war ich jetzt auch nicht sonderlich wichtig oder so. Also aus türkischer Sicht bin ich ja nicht wichtig geworden. Auch dadurch nicht, dass keine offiziellen Vertreterinnen und Vertreter irgendwas zu mir gesagt haben. Zur Auflockerung hört ihr kurz den Song Outlaws von Antilopengang und danach geht's weiter und ihr hört das aufgezeichnete Gespräch mit Max Zirngast zu seinem Buch Die Türkei am Scheideweg und seinen Erfahrungen, die er in der Türkei gemacht hat, unter anderem als er in Haft genommen wurde. Schon in der Schule ließen sie mich spüren, dass ich anders bin als alle anderen. Statt mit Markenschuhen anzugeben und Fußballsammelbildchen in die Hefte zu kleben, zog ich es vor, ganz allein in meiner Ecke zu stehen. Die anderen machten Witze auf Kosten von Behinderten und Homosexuellen, aber ich sah keinen Sinn darin. Das ist blasse Maskerade, alles Kasperle-Theater. Heute sind genau dieselben Leute Anlageberater, Richter und Polizisten. Und ich bin heute Rapper. Auf dem Juice-Cover zeigen sie nur lauter dumme Männer. Und ich zieh es wieder vor, in meiner Ecke zu stehen. Es ist wie damals auf dem Schulhof, dasselbe Problem. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritiken. Sollen Journalisten, die von uns seit Jahren nichts wissen wollen, weiter Chauvinisten pushen, die ich niemals featuren würde. Danger Dan, ich bin ein Verlierer mit Würde. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter. Leute, die so sind wie wir, gibt's da draußen haufenweise. Wir sind die Armee der Kaputten und der Hässlichen, der Trottel und der Opfer, die alleine in der Ecke stehen. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter auf eurer Trauerfeier. Wo ist das Problem? Wir haben wirklich keinen Grund, dieses Game zu übernehmen, denn Deutschrap muss sterben, damit wir leben können. Ich war ein seltsames Kind, ich hab niemals gespielt. Was die anderen Kinder machten, hat mich nie interessiert. Mich haben Freaks fasziniert, ich wollte Punk sein mit Ei und malte mir Totenköpfe auf meine Kleidung. Durch mein Kinderzimmer gründen Heavy Metal Kassetten von den Hausbesetzerfreunden meiner Eltern. Meine Lehrer und die Mitschüler kamen nicht an mich ran. Ich las den ganzen Tag nur Bücher, die nicht altersgerecht waren. Die anderen waren angepasste, handsame Idioten. Ich sagte, wie es war und sie begannen mich zu mobben. Seitdem weiß ich, im Zweifel bleib ich lieber allein. Wenn sich die Mehrheit faschisiert, musst du Minderheit sein. Und heute kommen die Leute, die sich früher immer lustig machten, schön auf mein Konzert und wollen mir auf die Schulter klopfen. Doch ich schüttel keine Hände und ich spreche nicht mit ihnen. Dem Feind gegenüber ist ein Trennungsstrich zu ziehen. Mau. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter. Leute, die so sind wie wir, gibt's da draußen haufenweise. Wir sind die Armee der Kaputten und der Hässlichen, der Trottel und der Opfer, die alleine in der Ecke stehen. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter auf eurer Trauerfeier. Wo ist das Problem? Wir haben wirklich keinen Grund, dieses Game zu übernehmen, denn Deutschrap muss sterben, damit wir leben können. Ich weiß, was es heißt, nicht dazu zu gehören. Doch hab Umzug für Umzug damit umgehen gelernt. Große Fresse haben, sich nicht testen lassen. Die anderen fertig machen, bevor sie dich fertig machen. Lächeln und hassen, die Starken definierten ihre Stärken über die Schwächen der Schwachen. Und ich konnte ihre Fratzen nicht ertragen. Daniel wollte meine Feinde vor der Schule abfangen und schlagen. Also was? Ich wollte den ganzen Tag nur schlafen, hab die Schule gemieden, wurde verbieten. De facto war das wie Entlassung aus dem Knast. Ich hab nicht gepasst und wurde nicht passend gemacht. Und heute erlebe ich ein Déjà-vu. Ich seh's nicht ein, mich als Teil einer Szene zu fühlen. Ich seh's nicht ein, mit irgendeinem von euch down zu sein. Antilopen ist die Festung der Außenseiter. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter. Leute, die so sind wie wir, gibt's da draußen haufenweise. Wir sind die Armee der Kaputten und der Hässlichen, der Trottel und der Opfer, die alleine in der Ecke stehen. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter auf eurer Trauerfeier. Wo ist das Problem? Wir haben wirklich keinen Grund, dieses Game zu übernehmen, denn Deutschrap muss sterben, damit wir leben können. Mir wurde klar, dass alle Menschen meine Feinde sind. Kein Bock auf meine Lehrer und Klassenkameraden. Statt mit anderen zu hängen, lass ich allein vom PC. Mir wurde klar, dass alle Menschen meine Feinde sind. Und mich deswegen dafür hassen, dass ich bin, wie ich bin. Das heißt, gesagt, das sei jetzt nicht besonders, besonders spannend, weil du jetzt nicht, ja, auch keine politische Größe für die Türkei warst, die man jetzt unbedingt hätte inhaftieren müssen, was sie aber getan haben. Aber aus Sicht, aus, sag ich mal, deutscher Sicht oder aus Sicht der deutschen Linken, ist es ja weniger normal. Also es ist ja durchaus sehr spannend, wenn jemand hier mit so einer fadenscheinigen Begründung wie du dann 3 Monate in Haft sitzt. Wobei der Wunsch ja da ist, dass mit den neuen Polizeigesetzen dann auch viel leichter tun zu können. Ja. Aber also hier gilt es ja schon noch als was sehr Besonderes, würde ich sagen. Als ein besonderer Fall. Aber also, wie war das für dich? Ich meine, du bist in die Türkei gekommen, du hast es vorher gewusst vielleicht, wie der Umgang ist mit politisch aktiven Menschen, Sozialistinnen, Sozialisten und mit Inhaftierungen. Ich meine, ich höre das von Freunden und Freunden aus der Türkei schon, seit ich ein Teenager bin im Prinzip, dass man ganz schnell im Knast landen kann, dass ich einem Freund wegen ein bisschen Gras oder wegen Kiffen. Oder, ja, aber das Lustige ist, dass im Prinzip dann sein Vater das angestoßen hat. Gesagt, der hat gekifft und nimmt Drogen und jetzt nimmt den mal in den Knast. Dann war er halt wirklich auch 2 Monate im Knast, total im Dorfknast sozusagen, aber halt auch quasi ohne Begründung und mehr oder weniger auch ohne Verfahren. Also das mit Haft, oder weißt du, so ähnlich wie bei dir, halt ein ganz inhaltsleerer Quatsch eigentlich. Ja, naja, ich meine, gut, also es ist aus Sicht der europäischen Linke oder aus Europa halt dadurch vielleicht interessant, dass ich nicht nur ein österreichisches Staatsbürgerschaft habe, sondern auch halt einen Namen, der nicht irgendwie türkisch oder kurdisch ist. Mhm. Und das ist ja eher so besonders, ne? Weil es gibt ja permanent im Prinzip Inhaftierungen oder ähnliche Formen von Repression gegen Menschen mit deutscher, österreichischer, was weiß ich mal, Staatsbürgerschaft. Mhm. So. In der Türkei? Ja, ja, klar, die ganze Zeit, ja, auch jetzt gerade, auch davor. Aber das kommt dann sehr oft in die Medien, weil das halt auch Menschen sind, die dann halt irgendwie Ahmed, Mehmet und so weiter heißen. Ja. Und dadurch wird es halt nicht skandalisiert, obwohl jetzt rein vom juristischen her und so weiter, von der Herangehensweise der türkischen Justiz, des türkischen Staates, das ist natürlich das ganz Gleiche, also ist ja kein Unterschied. Mhm. Ich habe es nämlich gewusst, dass das passieren kann. Ich habe es vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet, dass es mir passieren wird, aber klarerweise, wenn rund um einen herum so viele Menschen inhaftiert werden und mit Repression konfrontiert sind, dann muss man sowieso damit rechnen. Deswegen war es für mich jetzt auch nie so besonders. Ich bin an die ganze Sache eher so aus türkischer Sicht herangegangen. Ich habe am Anfang auch gar nicht so dran gedacht, dass das jetzt in Europa ein großes Ding wird. Weil ich, wie gesagt, das Ganze eher so aus der unmittelbaren türkischen Sicht halt versucht zu machen und zu handeln und so weiter. Das muss man klarerweise auch machen, weil man ist ja sozusagen mit dem Unmittelbaren konfrontiert, mit der unmittelbaren Repression. Und dann ist es aber halt ein großes Ding geworden hier. Also vor allem in Österreich, halt sozusagen auch ein Mangel an Attraktion sozusagen, den Medien aufgreifen können. Und dann ist das natürlich so eine halbe Sensation, wenn das passiert. Ja. Ich finde deine Haltung dazu sehr spannend, ne? Also auch zu sagen, dass du selber sagst, du bist quasi, hast versucht, mit einer Haltung, die eher dem entspricht, was Menschen vor Ort halt als normal empfinden, da ranzugehen und es selber nicht innerlich auch so stark zu skandalisieren, weil du es halt beobachtest und nicht rum, weil es eh oft passiert und so. Trotz alledem, das habe ich auch gestern nach dem Vortrag so an Gesprächen draußen gemerkt, natürlich fällt es den Menschen hier oder vielen Menschen hier sehr schwer, sich das überhaupt vorzustellen. Also wir sind ja noch nicht an dem Punkt, ich denke auch, dass es in den USA völlig anders ist, wo der strafende Staat mit Gefängnis spielt die ganze Zeit und wo Gefängnis einfach als Risiko des Lebens sozusagen immer präsent ist, dass das schon noch schwer vorstellbar ist, dass es so als direktes Repressionsmittel ständig eingesetzt wird. Na, ich meine, ich würde schon skandalisieren, es ist ja ein Skandal, aber ich würde das jetzt nicht auf meine Person bezogen skandalisieren. Ja, das meine ich. Das wäre ja sozusagen auch illegitim gegenüber den 10.000 anderen. Die deine ist sehr viel länger und sehr viel schlechter. Das ist die Darstellung ja hier jetzt mit Dennis Yücel, das ist die Darstellung ja ganz stark jetzt vor allem in Deutschland gewesen, das ist sehr vereinzelt auf bestimmte Persönlichkeiten, wo es besonders ungerecht ist, was ja auch irgendwie jetzt aus deutscher politischer Sicht auch nicht besonders, für mich nicht besonders verwunderlich ist, weil man das Verhältnis zur Türkei jetzt auch nicht grundsätzlich belasten will, nachdem man sich die ganze Zeit über die Verhandlungsmasse Mensch austauschen muss. Ja. Na, da will man ja keine Spannungen erzeugen. Und dann bezieht sich das so auf einzelne Personen, aber die Struktur des Ganzen wird ja wenig benannt. Ja, und ich meine, was es hier betrifft, also einerseits klar, ich verstehe auch, dass die Menschen hier jetzt nicht so unbedingt also dass es jetzt nicht so Teil ihrer Realität ist, auch der Menschen, die politische Arbeit machen, wie es in der Türkei der Fall ist, das ist klar. Ja. Aber andererseits, ich meine, ich weiß nicht, ob du den DKBML-Prozess verfolgt hast in Bayern. Das war eigentlich ein gesamteuropäischer Prozess, wo sie diese Leute aus vielen Ländern sozusagen gebracht haben, nach Bayern, nach München, glaube ich, oder zuerst Landshut, dann München. Und das ist halt der Versuch, offensichtlich auch Wunsch der Türkei, eine türkische Organisation, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird, auch auf europäische Terroristen zu nehmen. Ja. Das ist eine, die nicht auf der Terrorliste steht. Und das sind dann letztendlich 10, 12 Leute oder so, 13 Leute, vor Jahren, 4 Jahren festgenommen worden, in Untersuchungshaft gesteckt worden und die sind teilweise monatelang oder über ein bis zwei Jahre in Isolationshaft geblieben in Deutschland. Und einer davon, Müslüm Elmer, ist immer noch in Haft. Ja. Das ist besonders pikant, weil der auch in den 80er Jahren, also bei dem 80er Putsch, das war ja schon davor, in der Türkei im Knast war, sehr stark gefoltert wurde. Und ich glaube insgesamt 20 Jahre oder so in der Türkei im Knast war und jetzt in Deutschland seit 4 Jahren im Knast sitzt. Ja. Ja, und das ist halt was, was zum Beispiel die deutsche Linke nicht wirklich, glaube ich, thematisiert. Ja, es wurde stärker thematisiert, noch vor 10 Jahren, würde ich sagen, war Stammheim noch ein größeres Thema, die Inhaftierungen in Stammheim, aber ich nehme das auch so wahr, dass eigentlich außer Kurdinnen und Kurden das eigentlich niemand mehr benennt oder sich irgendwie darum kümmert. Also es gibt so einen Knastspaziergang in Stammheim einmal im Jahr an Silvester, das ist aber auch, glaube ich, auch einfach so ein bisschen zu so einer Antifa Traditionsveranstaltung geworden. Das hat nicht viel, nicht mehr wirklich Inhalt. Das war, werden die Inhalte nicht aktualisiert. Was passiert da gerade? Es gibt wenig Auseinandersetzung. Ja. Ja, und das, ich meine, deswegen, wenn man sieht, dass der deutsche Staat das halt jetzt gerade zum Beispiel macht gegen Linke aus der Türkei, wo das halt vielleicht auch, das ist ja so eine Versuch, ne? Also es geht halt. Du kannst es gegen Kurden und Linke aus der Türkei machen. Ja. Und schaust du, wie das aufgenommen wird, und dann kannst du es schön langsam auch auf andere anwenden. Genau, das ist eine Realität, die, glaube ich, viele, also das diskutieren wir auch gerade stark eben in Bezug auf die neuen Polizeigesetze, die Länderpolizeigesetze. Genau. Und stoßen aber auch in der Linken auf immer wieder auf, ja, auf Nicht-Glauben. Also es ist ein bisschen, ja, das wird nicht so sein, wenn die Menschen jetzt aus dem Fußball zum Beispiel sagen, naja, wir sind die ganze Zeit betroffen von Crowd-Control-Maßnahmen, von wir spüren im Stadion, dass Dinge ausprobiert werden, die auf europäischen Sicherheitskonferenzen besprochen werden. Und das Gleiche, denke ich, betrifft diese Repressionsmaßnahmen auch und am Ende wird es alle betreffen. Aber diesen Brückenschlag zu machen, da wird was ausprobiert und bei denen kann man es machen, auch mit so einer rassistischen Komponente ist das möglich. Das sind, glaube ich, ja, sind viele noch nicht so richtig bereit, das zu akzeptieren, dass es vermutlich so kommen wird, ja. Was mich noch interessieren würde, oder was vielleicht interessant ist, du hast, wenn man das jetzt noch so kurz, weil wir nicht so viel Zeit besprechen kann, die Türkei am Scheideweg, du sagst, also so von der äußeren Wahrnehmung ist es gerade, dass Erdogan hat irgendwie seinen Coup gelandet. Ich persönlich finde es sehr unglaublich interessant. Für mich war diese, das hast du gestern auch kurz erwähnt, eigentlich so ein ausschlaggebender Punkt, diese Gaspipeline, die Gaspipeline-Explosion oder also Terroranschlag, wie die AKP das genannt hat oder in der Türkei das benannt wurde. Und alles, was daraus folgte, dann die kurdische Partei in Richtung der PKK zu schieben und zu versuchen, die irgendwie in diese Terrorismus-Ecke mitzustellen. Ja, ich meine. Also, das war so meine Wahrnehmung, ne? Und dann Erdogan greift halt durch mit der AKP irgendwie, schafft die Massenmobilisierung und alles geht so klar in eine Richtung irgendwie. Es wird. Religiös, fundamentalistischer, die setzen sich irgendwie durch, aber jetzt hast du ja auch gestern gesagt, dass es durchaus diese genuinen demokratischen Tendenzen auch gibt und das genauso passieren könnte, also dass das eben nicht so stabil und klar ist, wie es vielleicht wirkt. Genau, das ist halt irgendwie mein Anspruch, also ganz kurz gesagt, dass halt dominante Wahrnehmungsmuster hinsichtlich der Türkei und aller anderen Länder natürlich in Europa vorherrschen und ich die zum Teil halt brechen will. Dadurch nämlich eine fundierte Analyse zu bringen, dass diese ganzen Sachen halt nicht so eindeutig sind, dass Erdogan halt auch nicht allein regiert, ja, also das wird auch nur so dargestellt, dass er das aber eben in Allianzen macht, dass er das mit einer, also mit dem Staat, auch mit anderen Staatsfraktionen abgesprochen macht, dass das Kapital zum großen Teil hinter ihm steht, oder eben auch, wenn es dann nicht hinter ihm steht, warum das nicht der Fall ist oder welche Widersprüche sich da auftun, welche Potenziale sich auch auftun im herrschenden Block und dann auch von den gesellschaftlichen Dynamiken her halt. Also von breiten Bevölkerungsschichten von gesellschaftlichen Widersprüchen ausgehend. Das heißt die Frauenbewegung, alevitische Bevölkerung, kurdische Bevölkerung, Arbeiterinnen natürlich auch abhängig Beschäftigte. Das einfach aufzuzeigen, dass es da ein komplexeres Bild gibt, das zu zeichnen wäre. Und dass eben diese ganzen Formen von also Gewalt, Putsch, Bomben, Explosionen, Krieg der letzten Jahre im Prinzip eine Auseinandersetzung darüber sind, also aus einer Auseinandersetzung darüber herauskommen, wie dieser Staat weiter regiert wird. Ja. Also was für eine Türkei es geben soll, das ist das, was wir Hegemoniekrise nennen. Ja. Diese Hegemoniekrise ist ja auch ausgelöst, gerade durch das Aufbegehren, demokratische Aufbegehren der Bevölkerung, also Gezi und einerseits, also einerseits und andererseits die kurdische Bewegung. Und dass die Versuche, das eben niederzuknüppeln und an der Macht zu bleiben, die despotische Staatstradition und die Herrschaft des Kapitals auch aufrechtzuerhalten, nämlich in der Form, in etwa in der Form, in der sie besteht, das ist ja sozusagen dann der Anspruch auch des Regimes gewesen. Und aus dem heraus hat sich dann diese Zeit der, also der unglaublich schnellen Abfolge von Gewalt, aber auch Protest entwickelt, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ja, ich finde es gut, also das vielleicht als abschließende Worte, weil der Max muss nämlich zur Bahn. ich fand es sehr spannend, ich finde es sehr interessant, diesen Blick, weil diese überall wahrgenommene Zuspitzung von Autoritarismus und es geht alles so in eine autoritäre Richtung oder faschisiert sich oder wird immer schlimmer, ist natürlich auch aus einer linken Perspektive oder aus Perspektive freiheitlich denkender Menschen eine Katastrophe. Ja. Und dann fühlt sich das Ganze natürlich ganz schlimm an und alle sind wahnsinnig deprimiert darüber, dass es nur bergab geht. Und ich fand es sehr spannend und gut, dass man das auch natürlich so betrachten muss. Also man darf die anderen Kräfte nicht vergessen. Ja, und das ist die. Aber es passiert ich glaub, schnell. Ich glaub, ne? Die Skandalisierung ist schnell gemacht. Und das ist vor allem die Komplexität ist schnell vergessen. Die subjektive Schwäche der organisierten Linken ist ja genau das. Und dann folgt halt daraus, dass wie immer nur objektive Analysen darüber machen, wie alles gerade sehr viel schlechter wird, anstatt die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die Dynamiken, die man dagegen mobilisieren kann. Ja. Ich meine, das passiert natürlich auch, aber halt zu wenig. Und für die Türkei versuche ich das zu machen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, gehen. Ja. Danke. Ja, danke. So, das war das Gespräch mit Max Zirngast. Zum Abschluss hört ihr noch Guerilla mit dem Song Solidarity oder Solidarität. Und das erste Lied, das ihr eingangs gehört habt, ist von Lee Brickley aus dem Album Songs for Rojava, A Zero's Welcome. Weitere Infos zur Solidaritätskampagne Max Zirngast findet ihr unter freemaxzirngast.org. Ja, ihr habt ja gehört, das war vorproduziert. Wir sind ganz schön knapp dran, wie immer. Wir haben so viel Material immer und haben auch natürlich, das spricht für unser Interesse, für die Thematik. Es ist anstrengend manchmal. Gibt halt einfach so viel zu berichten. Ja, so viel, dass wir weggelassen haben. Ja, so viel, was wir weggelassen haben und so viel schöne Musik. Das hättet ihr alles hören können. Aber da wir ja noch den Querfunk noch nicht komplett übernommen haben, müssen wir uns mit 2 Stunden abgeben. Genau, aber vielleicht kommt ja nächste Woche wieder geile Musik. Nächsten Monat. Gehe ich davon aus. Vielleicht hört ihr dann die Lieder, die wir jetzt nicht spielen konnten, weil jetzt keine Zeit mehr. Ja, jetzt reden wir so viel, dass wir nicht mal mehr Zeit mehr für einen Abschluss-Jingle haben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.